Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 88. Das Evangelium und wie es sich von allen Regeln unterscheidet. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tischgespräche. Mein Name ist Malte Detje und ich spreche auch heute wieder mit Knut Nippe. Und wir beide sind über das Internet miteinander verbunden. Ich grüße dich, Knut. Hallo Malte, schön dich zu sehen und zu hören. Das Schöne bei uns ist ja gerade, wir stehen etwas über den Zeiten mit diesem Podcast. Wir machen, egal was in der Welt draußen passiert, unseren Stiefel weiter. Und wir sind mitten in einer kleinen Reihe. Wir lesen nämlich eine 500 Jahre alte Glaubenslehre, die sogenannte Loci Communis des Wittenberger Reformators Philipp Melanchthon, in denen er erklärt, was eigentlich evangelische Christen glauben anhand mancher Grundbegriffe. Und ich weiß ja, Knut, dass du ein großer Film- und Fernsehfreund bist. Und in guten Serien gibt es ja immer so die Rückblende am Anfang, was bisher geschah. Und vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was wir bisher alles in dieser Serie schon uns angeschaut haben. Was bisher geschah. Melanchthon legt in seinem ersten richtigen Kapitel klar, dass der Mensch, die Kräfte des Menschen nicht ausreichend sind, um ein tugendhaftes Leben zu führen oder sich Gott zuzuwenden. Der Mensch ist von einer äußeren Kraft überwunden, von der Sünde, die ihn dazu bringt, dass alle inneren Antriebe, seine Affekte eigentlich alle von der Sünde besetzt sind. Auch wenn es nach außen hin gut aussieht, sie sind alle eigensüchtig und können Gott nicht gefallen. Auch das Gesetz, selbst das göttliche Gesetz, kann dem Menschen nicht helfen. Melanchthon redet von verschiedenen Gesetzen, er redet auch vom Naturgesetz, wo der Mensch ein Gewissen hat. Selbst wenn er nicht die Bibel gelesen hat, hat er ein Gespür dafür, dass es sowas wie richtig und falsch gibt. Aber dann kommt ja auch noch das göttliche Gesetz dazu aus der Bibel. Aber selbst das kann den Menschen nicht dazu bringen, dass er sein Leben und sein Herz ändert. Denn das ist das Problem. Das Problem steckt in seinem Herzen. Und auch die menschlichen Gesetze können das nicht tun. Sie können maximal irgendwie äußerlich was regeln, dass es nicht so rauskommt. Genau, also wir sind gerade noch wenn es ein Film wäre, noch in der Phase, wo das Problem ausgebreitet wird und man auf einen Retter wartet, der jetzt sozusagen ins Bild springt. Denn alle, die das bis jetzt gemacht haben, zum Beispiel der Wille des Menschen oder das Gesetz, haben alle versagt. Aber jetzt taucht ja Hoffnung am Horizont auf, gerade wenn man auf die Kapitelüberschrift unseres heutigen Themas schaut, nämlich heute geht es um das Evangelium. Genau. Genau. Wir haben das bisher so als kleines Ritual, dass ich dich das zu Beginn mit frage, und ich finde, das ist eine ganz gute orientierende Frage, ob dir beim Lesen wieder irgendetwas aufgefallen ist, was das Ganze so strukturiert, dass man über diese vielen Seiten, die wir uns angeschaut haben, dass man da einen Überblick bekommt. Hast du da was für uns? Ja, also er macht das ja leider nicht so stringent. Ganz am Anfang gab es zum Schluss mal eine Zusammenfassung. Das macht er hier nicht. Es gibt aber drei Unterüberschriften, glaube ich, in seinem Kapitel das Evangelium. Er braucht zwei Seiten, um zur ersten Überschrift zu kommen. Da fragt man sich natürlich, was schiebt er denn davor? Und man merkt, dass er, wenn er über das Evangelium redet, er sehr vor der Folie dessen macht, was er vorher über das Gesetz geredet hat. Also das setzt er voraus und beschreibt das Evangelium jetzt ganz bewusst im Kontrast dazu. Also das Evangelium ist vor allen Dingen darin wichtig, worin es sich vom Gesetz unterscheidet. Und dann gibt es die erste Unterüberschrift: Was ist das Evangelium? Die Wirkung des Gesetzes nochmal. Also wir merken auch hier, dass er sich immer auf das Vorhergehende bezieht. Und dann gibt es, glaube ich, auch nochmal die Wirkung des Evangeliums. Ja, dann gibt es auch nochmal die Wirkung des Evangeliums. Das sind so seine drei Schritte. Und wenn man kapiert hat, dass er sich sozusagen dass er das vorhergehende Kapitel so als Basis nimmt, wo er jetzt in der Abgrenzung zeigt, was ist das Besondere im Evangelium, dann sind diese drei Sachen: Was ist das Evangelium, wie wirkt das Gesetz, wie wirkt das Evangelium, nochmal deutlich. Das ist so ein bisschen eine Hilfe. Also das, was du in der letzten Folge so vermisst hast, dass du gesagt hast, ja, dass er nochmal deutlich macht, wozu das Gesetz eigentlich da ist, das macht er in diesem Kapitel, bringt er da auf den Punkt. Genau, genau. Das ist ja so ein bisschen unser Lieblingsthema auch bei den Tischgesprächen, Gesetz und Evangelium. Das ist ja vielleicht sogar, ja, also eine zumindest unserer meistgehörten Folgen tatsächlich, also der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium. Und ich dachte, ob ich dich das mal zu Beginn frage, wie bringt Melanchthon das denn auf den Punkt? Worin unterscheidet sich Gesetz und Evangelium? Wenn man jetzt mal nicht 50, 60 Seiten Zeit hat, Knut, sondern nur einen Augenblick, wie würdest du den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium beschreiben? Das Gesetz sagt mir, was ich tun soll und was ich nicht tue. Das Evangelium sagt mir, was Jesus für mich getan hat. Das ist der und das ist das, was mich rettet. Das ist der Unterschied. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Subjekte. Es geht um zwei völlig unterschiedliche Personen. Einmal um mich und ich versage und einmal um Jesus und der siegt. Für mich. Ja. Das wäre so meine kürzeste Variante. Ich könnte ja nochmal dran arbeiten, das noch besser zu pitchen. Ja. Hui. Ja. Ich finde das schön, dass Melanchthon da auch ganz viele verschiedene Bilder benutzt, weil in der Bibel dafür es ja auch verschiedene Bilder gibt. Also er sagt, das Gesetz hält uns die Sünde vor Augen, das Evangelium hält uns die Gnade vor Augen. Das Gesetz weist unsere Krankheit auf, das Evangelium gibt uns die Medizin. Das Gesetz bringt den Tod, das Evangelium bringt das Leben. Das Gesetz versetzt uns in Schrecken, das Evangelium tröstet uns. Also es gibt so mehrere Bildwelten. Mensch Malte, wie du das alles auswendig gelernt hast, ich bin begeistert. Du hast das ja richtig so memoriert. Spickzettel vor mir. Ach so, du arbeitest ja mit allen Tricks. Genau. Und ich finde das eigentlich stark, dass es da so viele Bilder gibt. Das macht es, finde ich, auch so interessant. Man kann ja auch manchmal überlegen, warum welche Bilder auftauchen. Und was mir nochmal so aufgefallen ist bei der Lektüre ist, wie oft Melanchthon das Bild benutzt, dass das Gesetz den Tod bringt und das Evangelium das Leben. Ja, also warum er dieses Bild auch nochmal vielleicht auch etwas stärker macht, als es manchmal in der Bibel ist, aber vielleicht auch vor seinem Horizont, weil die Frage ist ja immer, was kann der Mensch? Und wenn das Gesetz dem Mensch den Tod bringt, ein toter Mensch, der hat wenig freien Willen, sag ich mal. Der hat nicht mal einen unfreien Willen. Also das ist ja ein toter Mensch hat gar keinen Willen. Ja, und ich glaube, dass die Reformatoren gerade deshalb dieses Bild oft aufnehmen, um diesen Punkt deutlich zu machen. Wir sind wirklich ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Also wenn man in der Bibel jetzt die Geschichte zum Beispiel nimmt von Lazarus, der da in seinem Grab liegt und Jesus kommt vorbei und sagt, Lazarus, komm heraus aus deinem Grab. Das ist keine Geschichte, wo man sich überlegt, was hat Lazarus eigentlich alles getan, um diese Gnade zu verdienen, während er da in seinem Grab liegt, sondern an ihm geschieht ein Wunder. Das ist am Ende das, was geistlich eigentlich bei jedem von uns passiert, dass an uns ein Wunder geschieht. Dass Jesus vorbeikommt und sagt, komm geistlich gesprochen aus deinem Grab heraus, komm zum Leben. Ja, was ich auch interessant finde, es gibt manche Missverständnisse, die Melanchthon nochmal aufgreift, gerade wenn es um den Unterschied von Gesetz und Evangelium geht, weil man das Wort Evangelium ja auch ganz verschieden hören kann. Also was ist denn eigentlich ein Evangelium? Man könnte ja sagen, das Evangelium, das sind ja erstmal die vier Bücher, die über Jesus berichten. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das ist das Evangelium. Genau, das steht ja in meiner Bibel auch in der Überschrift Evangelium nach Matthäus. Genau. Das heißt, Evangelium ist das, was im Neuen Testament steht und Gesetz ist das, was im Alten Testament steht, weil Mose hat ja das Gesetz gebracht. Also so kann man es ja, oder so ist zumindest ein Missverständnis, dem Melanchthon begegnet, dass man das gleichsetzt. Evangelium mit Neues Testament und Gesetz mit Altes Testament und vielleicht können wir noch einmal darüber reden, warum Melanchthon das für irreführend hält. Was würdest du dazu sagen? Also Melanchthon sagt, die beiden unterscheiden sich nicht anhand der Seitenzahl in der Bibel, sondern die beiden unterscheiden sich sozusagen in der Wirkung und man könnte es eben, so wie ich das gesagt habe, am Subjekt. Man erkennt ziemlich gut am Subjekt, also sozusagen wer der Handelnde ist, daran erkennt man, ob es Gesetz oder Evangelium ist. Ich gebe zu, das ist nicht ganz leicht, aber das ist sozusagen das Entscheidende. Und damit findet man auch im Alten Testament, findet man da schon Evangelium, nämlich immer, wenn Gott da etwas Rettendes tut oder etwas Rettendes zu tun verspricht auch, das ist Evangelium. Und im Neuen Testament findet man auch sogar sehr häufig bei Jesus. Ich finde, da haben wir in unserer Folge, sind wir ja drauf eingegangen, dass einem das manches bei Jesus richtig aufschließen kann, was man sonst komisch findet. Man findet bei Jesus, dass Jesus auch sehr viel Gesetz den Leuten sagt, indem er sie nämlich damit ihrer Sünde überführt. Also zum Beispiel, wenn der reiche Jüngling sagt, ja, ich habe doch alle Gesetze gehalten, dann sagt Jesus, also alle 10 Gebote, dann sagt Jesus, okay, dann verkauf mal alles, was du hast und gib's den Armen. Und man denkt, Moment, ist das jetzt das 11. Gebot für die, die schon die ersten 10 geschafft haben? Nein, es ist die, also Jesus fängt nochmal vorne an, legt mit ihm nochmal erstes Gebot aus, was ist das Wichtigste in deinem Leben, und zeigt da mit dem Jüngling, das erste Gebot hast du mir noch nicht gehalten und bist gar nicht gewillt, es zu halten, wenn man es wirklich ernst nimmt und auf die Tiefe des Herzens anwendet. Also auch bei Jesus findet man sehr viel Gesetz und beides ist nötig. Es ist auch falsch zu sagen, ja, die Zeit des Gesetzes ist vorbei, brauchen wir nicht mehr, wir sind jetzt in der Zeit des Evangeliums. Deswegen baut Melanchthon das ja so auf. Erst wenn das Gesetz zum Zuge gekommen ist, kann man das Evangelium eigentlich richtig verstehen. Mhm. Also beides ist im Alten und im Neuen Testament enthalten. Man könnte argumentieren, dass im Neuen Testament das Evangelium deutlicher und heller leuchtet, weil da eben deutlich beschrieben wird, was Jesus tut. Und das ist sozusagen der Kern des Evangeliums. So würde ich dann auch solche Bibelstellen verstehen, die einen vielleicht erst auf die falsche Spur führen könnten. Dass, also sowas im Johannesprolog, das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gegeben. Da denkt man so, aha, erst das eine und das andere. Nein, es geht hier um strukturelle Sachen. Und auch im Alten Testament, da könntest du gleich mal Beispiele bringen, weil wir haben uns eben unterhalten und es gibt, da hast du eins, was dich begeistert. Auch im Alten Testament, auch schon in der Schöpfungsgeschichte oder in der Sündenfallgeschichte, auch da leuchtet schon Evangelium auf. Ja, das ist tatsächlich eine Bibelstelle, die ich ganz beeindruckend finde, wie Melanchthon sie in diesem Kapitel an mehreren Stellen immer wieder ins Spiel bringt, weil er sagt, daran kann man ganz viel über Gesetz und Evangelium schon lernen. Also es gibt am Anfang die Sünde kommt, also Adam und Eva essen von der Frucht. Dann versuchen sie sich irgendwie selbst da rauszubringen, indem sie sich so Schürze basteln aus Blättern, was ja immer irgendwie so ein bisschen abstruser Versuch ist, weil man ja weiß, das löst das Problem so überhaupt nicht. Und für Philipp Melanchthon ist das im Grunde, das sagt er, ja, das zeigt im Grunde, wie wir Menschen versuchen, mit unseren guten Werken uns irgendwie doch vor Gott zu schmücken. Das ist genauso sinnlos wie... Selbstrechtfertigung. Ja, das ist Selbstrechtfertigung. Und das ist genauso sinnlos wie damals im Paradies. Also wenn ich sage Gott, ja, aber ich habe doch das und das für dich gemacht, dann sind das solche Feigenblätter. So, das finde ich doch mal ganz entlarvend. Sie verstecken sich vor Gott. Gott ruft Adam zur Buße, so legt Melanchthon das aus, indem er durch den Garten geht und ruft, Adam, wo bist du? Und dann redet Adam ja mit Gott und sagt, na, ich habe mich vor dir gefürchtet und habe mich versteckt. Und das fand ich beim Lesen so spannend. Da sagt Melanchthon, da ist Buße passiert. Das wäre überhaupt nicht mein Verständnis von Buße, aber Adam gesteht sich ein, ich habe mich gefürchtet vor dir. Ja, und ich habe mich versteckt. Also da ist ja ein Bekenntnis drin, ne? Ja. Tatsächlich gar nicht das Bekenntnis an der Stelle, ich habe von dem Baum gegessen, das kommt erst später und da versucht das ja noch wieder auf Eva abzuschieben. Aber an der Stelle ist erstmal eine ehrliche Aussage, ich habe mich gefürchtet, ich habe mich versteckt. Da bekennt er Farbe. Ja, aber ich finde das so cool, weil wir haben ja immer so Bilder davon, wie eine echte Buße sein muss. Ich sage bewusst eine echte Buße, weil man ja immer die Frage ist, zählt das jetzt eigentlich als aufrichtige Entschuldigung und Reue vor Gott? So. Ja. Und ich glaube, dass diese Frage schon etwas irreführend ist, weil was ist am Ende schon eine aufrichtige Reue vor Gott? Also man merkt ja immer, dass die, sag ich mal, hinten und vorne hinkt. So, und da finde ich das ganz ermutigend, dass das auch bei Adam in gewisser Hinsicht schon so ist. So, also, aber er sagt, genau, was Sache ist. Und Melanchthon fokussiert auf einen Satz, der uns vielleicht gar nicht so ins Auge springen würde, aber er fokussiert auf diese Verheißung, die Gott ihm macht. Er sagt, eines Tages wird es ein Nachkommen geben von der Frau, einen Samen geben von der Frau, ein Nachkommen. Und dieser Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Und, und da sagt er, das ist sozusagen die Verheißung von Jesus, dass eines Tages das Böse besiegt sein wird und Adam wieder frei sein wird. Und, Und er sagt, Adam glaubt dieser Verheißung und dadurch wird er gerettet. Und das ist im Grunde so, wie Menschen seit jeher glauben und heute noch glauben. Gott macht ihnen ein Versprechen und sie verlassen sich auf dieses Versprechen von Gott. Also dieses mit dem Samen der Frau, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Immer wieder, ja. Beim ersten Lesen geht man da so drüber und wundert sich gar nicht, aber tatsächlich ist es ja eine sehr ungewöhnliche Formulierung, so wird auch im ganzen Alten Testament sonst nicht geredet. Was soll denn der Same der Frau sein, ja? Also eine Frau hat keinen Samen, das wäre ja so, als ob eine Frau ein Kind kriegen würde ohne Mann, ja? Ja. Und da haben eben die Reformatoren gesagt, ja, genau, und das ist gemeint. An dieser Stelle, ganz am Anfang, zweite Seite der Bibel, die haben das Proto-Evangelium genannt. Da wird schon vor der Vertreibung aus dem Paradies, wird schon auf Jesus, der von einer Jungfrau geboren wird, hingewiesen und gesagt, da kommt einer und der bricht die Macht der alten Schlangen. So. Genau, sie müssen dennoch das Paradies verlassen, aber Gott gibt ihnen Fälle mit auf den Weg. Also es ist das erste Mal, dass offensichtlich Tiere sterben müssen. So, also da muss gestorben werden zum ersten Mal. Und Gott kleidet die beiden ein. Und da sagt Melanchthon auch, das ist ein wunderbarer Ausblick schon auf Jesus Christus, der für uns Mensch wird und damit unsere Menschheit einkleidet in seine göttliche Gerechtigkeit. Also finde ich stark, weil das natürlich auch deutlich macht, man kann es eben nicht Altes Testament, Neues Testament aufteilen, sondern ja. Auch im Alten Testament haben Menschen schon auf Gottes Zusage geglaubt. Also die andere große Stelle, die ich möchte dennoch bringen, ist die von Abraham, die Melanchthon stark macht. Gott sagt ihm, in deinem Nachkommen werden gesegnet sein alle Völker. Und Abraham vertraut darauf, dass Gott das tun wird. Mhm. Und das ist sozusagen das, woraus auch Abrahams Glaube lebt. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, im Alten Testament konnten die Menschen ja noch gar nicht an Jesus glauben. Ja. So. Und ich würde sagen, nee, im Alten Testament haben die Menschen auch alle an Jesus geglaubt, seit Adam, in irgendeiner Form, weil es ein Versprechen von Gott gab, dass eines Tages dieser Same, dieser Nachkomme kommen würde, der Schlange den Kopf zertreten würde, in dem wir alle gesegnet sein würden. Und auch die Menschen im Alten Testament haben auf diese Verheißung gebaut. Ich würde gerne mit dir noch über ein anderes Thema reden. Ja, gerne. Einen kurzen Bruch machen, nämlich nochmal auf das Gesetz zu sprechen kommen. Weil ja. Philipp Melanchthon sagt, und das finde ich eine super Orientierung, er sagt, es gibt zwei Arten und Weisen, auf das Gesetz zu blicken. Es gibt zwei Brillen, würde ich mal sagen, um auf das Gesetz und die Gebote zu schauen. Und vielleicht kannst du einmal diese beiden Brillen, diese beiden Sichtweisen uns darstellen. Ja, die eine Brille, er nennt die, glaube ich, die Vernunft, die Sichtweise der Vernunft. Die sieht das Gesetz und denkt, es ist zu erfüllen, es ist zu halten. Die erkennt nicht, dass der Mensch dazu gar nicht in der Lage ist, sondern sie sieht das Gesetz als gute Anleitung für ein gelingendes, gottgefälliges Leben und denkt, super, jetzt habe ich hier die Anleitung, aber merkt nicht, dass das sozusagen zu kurz gedacht ist. Und die andere Brille ist sozusagen die, so wie es die Bibel meint, dass du erkennst, nein, das Gesetz ist, überführt mich meiner Sünde und zeigt mir, dass ich es eben nicht erhalten kann. Und tatsächlich würde ich sagen, dass man jetzt sich nicht für eine Brille entscheidet, sondern dass das auch etwas ist, was Gott tut. Und zwar, indem man vielleicht erst die erste Brille aufhat und sagt, okay, jetzt versuche ich es mal, jetzt lasse ich es mal an mich ran, jetzt erfülle ich das Gesetz mal. Und wenn man dann ehrlich ist, merkt man, man schafft es nicht. Man schafft es in keinem Fall, sag ich mal so. Mhm. Sondern dann merkt man eben, dass das Gesetz, obwohl es ja, und das ist der Clou, das ist sozusagen das, was der falschen Sichtweise in die Hände spielt, das Gesetz ist ja oft als Anordnung, als Regel formuliert. Und viele Leute sagen, ja, wenn Gott eine Anordnung gibt, dann ist doch die logische Konsequenz, dass das auch erfüllbar sein muss. Mhm. Sonst gibt es ja keinen Sinn. Aber tatsächlich gibt Gott das Gesetz oft in der Form einer Anordnung, damit wir daran sehen, das kann ich nicht. Also eine ganz klassische Stelle ist für mich, wo sie diese Frau, die beim Ehebruch ertappt haben, zu Jesus führen und ihn so ein bisschen reinlegen wollen, weil sie wollen ihn testen. Entweder wird sich jetzt als hartherzig zeigen oder wird sich als Gott ungehorsam zeigen. Sie fragen nämlich, was sollen wir mit dieser Frau machen? Die haben wir beim Ehebruch ertappt. Komischerweise haben sie den Mann nicht ertappt oder den haben sie laufen lassen. Was sollen wir mit ihr machen? Und das soll ist so eine Zwiespaltsituation für Jesus. So ist jedenfalls der Plan. Und sie sagen, das Gesetz sagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du? Die haben eine vernünftige Vorstellung vom Gesetz. Das Gesetz ist offensichtlich dazu da, erfüllt zu werden und richtig zu machen. Und dann sagt Jesus, und das ist unglaublich, ja, diese mordlüsternde Menge, ja, es ist wie so ein Actionfilm. Und Jesus schießt sie mit einem Satz tot. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist eine Anordnung. Ja, das ist klassische Gesetzgrammatik. Aber sie merken nach und nach, ich bin nicht ohne Sünde. Ich kann das nicht erfüllen. Ich bin ja auch scheiße. Und das ist unglaublich, wie Jesus eine mordlüsternde Menge mit einem Satz stoppt, entwaffnet, zur Einsicht bringt und nach Hause schickt. Das ist ganz klassisch, wie sie kommen mit dem falschen Gesetzverständnis, wie er mit einem biblischen Gesetzverständnis sie überwindet. Und dann geht es ja noch weiter, das wäre dann sozusagen der nächste Part, wo er mit der Frau spricht und der Frau das Evangelium sagt. Also sie freispricht und sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Also er ihr neues Leben schenkt nicht nur unter den Menschen, sondern auch vor Gott. Also das wäre für mich so eine Geschichte, wo diese beiden Sichtweisen aufeinanderprallen. Und ich glaube, man rutscht da immer wieder rein, weil wir Menschen sind so, wenn wir eine Regel hören, denken wir, ja, super, schaffe ich, mache ich, kann ich ja mal probieren, ist eine Challenge. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich nicht falsch, so ans Gesetz ranzugehen, das als Challenge zu sehen, aber dann auch so ehrlich zu sein und zu merken, ich schaffe es nicht, weil dann hat das Gesetz sein Ziel erfüllt und mir nämlich meine Grenzen aufgezeigt. Ja, also zwei Blickweisen. Die Blickweise der Vernunft, die im Gesetz eine Anleitung fürs gelingende Leben sieht im Wesentlichen, eine Möglichkeit, sich zu bessern, und der Blick der Bibel. Was ich nochmal so stark fand, ist, dass Melanie schon so rausarbeitet, dass wenn wir bei dieser ersten Brille bleiben, bei der Brille der Vernunft, das am Ende immer in Heuchelei mündet. Ja, das passt vielleicht auch sehr natürlich gut zu der Geschichte aus Johannes 8, die du gerade eben erzählt hast, weil ich mir immer einbilde, ich schaffe es hier irgendwie doch, und damit entstehen eine ganz andere Art von Probleme. Denn Heuchelei, wenn man sich selbst seine eigenen Probleme nicht bewusst ist, führt auch zwischenmenschlich zu allerhand Konflikten. Und das arbeitet er auch, finde ich, gut heraus hier. Er spitzt es am Ende sogar so zu, wir werden am Ende zu Götzendienern. Wir werden zu Götzendienern und wir beten unsere eigene Tugend an. Ach nee, sagt er, nicht mal unsere eigene Tugend, das Schattenbild unserer eigenen Tugend. Das stellen wir am Ende auf den Altar, und das tut uns nicht gut, das tut unserer Gottesbeziehung nicht gut und das tut ehrlicherweise auch unserem Nächsten nicht gut. Darf ich mal einen Satz von ihm vorlesen, wie er die Funktion des Gesetzes zusammenfasst? Bitte. Das Gesetz und Werk des Gesetzes ist töten und verdammen. Die Wurzel unserer Sünde aufweisen und erschüttern. Es tötet nicht nur den Geiz oder die Begierde, sondern die Hauptursache alles Bösen, unsere Selbstliebe, das Urteil der Vernunft und alles, was die Natur, Gutes an sich zu haben, sich einbildet. Ich würde gern für die letzten paar Minuten mit dir nochmal auf eine Frage eingehen, die Melanchthon gar nicht so sehr behandelt, aber die mir dennoch aufgefallen ist. Er nennt nämlich an einer Stelle Jesus Christus das Faustpfand des Evangeliums. Ja. Warum mir das aufgefallen ist, ist, wenn wir sagen, Evangelium ist, dass Gott uns gnädig ist. Ja. Dann kann man sich ja die Frage stellen, funktioniert das nicht auch gut ohne Jesus Christus? Also, dass Gott uns gnädig anschaut. Brauche ich dazu wirklich die Geschichte davon, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott für uns gelebt hat, für uns auferstanden ist, für uns gestorben ist? Oder reicht dieser wohlwollende Blick Gottes auf uns, also kann man den nicht auch ohne Jesus haben? Ja, ich glaube nicht. Auf jeden Fall nicht so gut. Natürlich ist das auch toll, und ich höre das gern und die Leute freuen sich, wenn ich ihnen das sage, dass Gott sie lieb hat und dass Gott ihnen gnädig ist und so. Das ist schon eine gute Nachricht. Aber die Frage ist doch, stimmt das? Woran äußert sich das? Wo zeigt sich das? Und ich erwarte das doch häufig, dass sich das vor allen Dingen darin zeigt, dass es mir immer gut geht, dass ich gesund bin, dass ich genügend verdienen und genügend zu essen habe und dass ich ein friedliches und erfülltes Leben habe, was ja oft nicht so ist. Und tatsächlich, finde ich, zeigt Gott das an dieser Stelle so entscheidend und so deutlich wie nirgendwo sonst. Und er macht auch an dieser Stelle klar, das ist hier das Entscheidende und das gilt auch für Leute, die ich lieb habe, aber die nicht ein ruhiges und erfülltes Leben haben, sondern die auch Tod und Trennung in ihrem Leben zu verkraften haben und so weiter. Nämlich das, wenn man sich die Geschichte von Jesus anguckt, was er für uns tut. Dass an dieser Stelle Gott wirklich vom Himmel auf die Erde kommt, in unsere niedrige und arme Existenz alles aufgibt, erst an himmlischer Herrlichkeit zu Weihnachten, dann im Laufe seines Lebens auch sozusagen alles, was wir uns fürs Leben wünschen, Anerkennung, Wohlstand, Gesundheit, am Kreuz alles aufgibt, sogar die Anerkennung bei Gott und sein Leben und für uns stirbt. Also in Jesus lebt Gott das Leben für uns und stirbt für uns, bezahlt unsere Schuld und erwirbt uns den Status, dass wir Kinder Gottes sind, weil er mit uns tauscht, unsere Sünde nimmt und uns seine Gerechtigkeit schenkt. Also an dieser Stelle sehe ich doch ganz deutlich und so deutlich wie nirgendwo anders, wie Gott zu mir steht. Ich finde auch dieses Wort, dieses Wort Faustpfand an der Stelle so super. Weil ein Pfand ist ja was ich in den Händen halte, wenn ich mir nicht sicher bin. Also wenn ich mir nicht sicher bin, ob der andere sein Versprechen hält. Hält Gott eigentlich dieses Versprechen, was er mir gibt? Oder, und das haben wir ja ganz häufig, finde ich, beim Glauben, dass wir so abstrakt reden. Irgendwie Gott liebt uns und Gott liebt dich. Aber, und Leute sagen, ja, aber wie kommt das denn konkret in mein Leben? Und ich finde, bei Jesus ist es schon mal, es ist konkret in Zeit und Raum in diese Geschichte eingetreten. Also Gottes Liebe ist kein abstraktes Ding, sondern Fleisch und Blut, Knochen zum Anfassen gewesen. Und wenn ich jetzt nochmal sagen darf, und in den Sakramenten passiert heute genau das wieder. Ne? Also die Zusage Gottes trifft mich nicht abstrakt, sondern ich esse sie oder ich habe Wasser über meinem Kopf. Das finde ich ist auch finde ich super. Also dieses Bild vom Faustpfand, finde ich, wollte ich am Ende nochmal stark machen, weil das, glaube ich, gerade wenn man so angefochten ist und einem es nicht so gut geht, irgendwie gut tut zu wissen, Verheißung plus Faustpfand. So. Und eine Bibelstelle, die mir jetzt gerade, wo du das sagst, dazu einfällt, ist das Ende vom 8. Kapitel des Römerbriefes. Auf das 7. Kapitel haben wir es heute gar nicht geschafft einzugehen, wo es nochmal so um den Widerstreit des Menschen mit dem Gesetz geht. Aber im 8. Kapitel redet Paulus darüber, wie es sich lebt, wenn man sozusagen aus dieser Zusage lebt. Selbst wenn man unter ganz viel Anfechtung und schwierigen Situationen zu leiden hat, sagt er, und dann gucken wir auf Gott und wissen, wenn Gott für uns ist, was kann dann gegen uns sein? Und dann, jetzt kommt die Stelle mit dem Faustpfand. Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also wenn Gott das schon gegeben hat, warum, da müssen wir uns auch keine Sorgen um das Übrige machen, wie ewiges Leben oder was weiß ich. Also das wäre jetzt eine Stelle, wo das sozusagen in der Bibel auch nochmal so konkret steht, wie das, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort heute für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart bei den Tischgesprächen. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Rückmeldung gibt, zum Beispiel per E-Mail unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Schreibt uns gerne, wie euch die Reihe gerade gefällt. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn sowas nichts für euch ist. Auch das hilft uns ja, also Feedback zu bekommen, weil wir bekommen ja gar nicht so viel Feedback und immer auch mal zu wissen, ja, in welche Richtung sollte dieser Podcast mehr gehen. Das tut uns gut, die Rückmeldung dazu bekommen. Ansonsten wünschen wir euch zwei gute und gesegnete Wochen und freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Macht's gut und tschüss. Tschüss.